herzlich willkommen zur Rios Wochensicht Ausgabe 37 2013. Das Ende der Geheimnisse. Bevor ich zu dem unvermeidlichen Themen komme, die mal wieder über NSA, Datenspionage und so weiter handeln, kommt halt jede Woche was Neues, Wichtiges raus dabei, ja, und deswegen muss man da auch mal öfters drüber sprechen. Hat ja Google sich stark gemacht für eine Petition und auch oder eine Petition gestartet, die eben mehr Transparenz fordert. Ja. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ja, nicht weil es Google ist, sondern einfach wegen der Forderung, ja, ist Bockmist. Ja. Ganz einfach Bockmist, weil die Transparenz nützt prinzipiell nichts. Es soll verhindert werden. Es ist doch, das ist doch unglaublich, ja. Transparenz bringt im Prinzip nur die Gewissheit, dass man abgehört wird, abgelauscht wird in seine Daten, ja, und sonst nichts. Das bringt nichts. Ja, ganz einfach. Es muss verhindert werden, dass das passiert, ja. Und Google muss da wieder von den USA, von dem Staat dort die Berechtigung bekommen, effektiv zu verhindern, dass irgendjemand, inklusive der NSA, eben die Daten entschlüsseln kann. Das wäre möglich, das darf aber laut Gesetz eben nicht getan werden. Wenn die NSA anfragt, und die fragt bei so großen Firmen generell an, müssen die Daten herausgegeben werden und dann muss eben dafür Sorge getragen werden, dass die NSA an diese Daten herankommt. Man könnte, wie gesagt, das verhindern mit einer Client-to-Client-Verschlüsselung. Das würde funktionieren mit einem starken Key, beispielsweise über GPG verschlüsselt. Ich sag's immer wieder, weil der ist nicht geknackt und dann wäre das Problem gelöst. Aber das darf eben nicht sein, weil es hier darum geht, dass eben die Gesetze durch die NSA, beziehungsweise eben nicht, dass eben die NSA mithilfe von schnell verabschiedeten Gesetzen, ja, dem Patriot Act, ermächtigt ist, eben Firmen unter Druck zu setzen, um eben die Daten herauszugeben. Und das ist das Problem. Da nützt es gar nichts, dass wir es wissen. Wir wissen es ja eigentlich schon, ja, dass jeder prinzipiell ausspioniert wird, dass die Daten massenhaft abgegriffen werden, gespeichert werden und dann im Bedarfsfall oder auch so, ja, das weiß ja niemand, dann eben analysiert werden und genutzt werden. Ja. Und das muss eben verhindert werden. Ja. Die Transparenz ist mir ehrlich gesagt hier wurscht. Die Leute müssten es jetzt wissen, es geht genug herum im Internet, es geht genug herum in den Medien, in den Massenmedien, ja, und es dürfte jetzt bekannt sein, dass grundsätzlich von der NSA und von GCHQ alles abgehört wird, was im Internet ist, alles ausspioniert und die Daten abgezogen werden. Deswegen fordern auch Vertreter der IT-Branche hier ein Einschreiten gegen diese Spionage von NSA und GCHQ. Dieses wird gefordert in Deutschland. Vertreter haben hier ganz klar zusammen mit der Opposition hier auch der Bundesregierung eben dann zu angekreidet, ja, zur Last gelegt, dass sie sich eben nur kläglich darum bemühen, ja, diese NSA-Spionage-Affäre endgültig aufzuarbeiten. Und das kann ich eigentlich nur unterstreichen und ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Persönlich finde ich, ist das eine grobe Pflichtverletzung, ja, was hier getan wird, denn die Bevölkerung muss geschützt werden durch solche, sag ich mal, feindlichen Attacken, Spionageattacken eines anderen Landes. Das muss verhindert werden, klipp und klar. Da gibt's gar nichts dran auszusetzen und da kann man sich auch gar nicht rausreden, von wegen, ja, man könnte ja technisch sowieso nichts dagegen machen. Erstmal könnte man das tun, wenn man die Serverstrukturen beispielsweise ändern würde. Die Open Root Server Initiative gibt's schon eine Zeit lang, so ist es nicht. Und man könnte da durchaus rangehen. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, dann muss klipp und klar das verurteilt werden. Klipp und klar verurteilt werden, damit die ganze Welt weiß, hier passiert etwas Illegales, definitiv. Gut, ja. Selbst wenn man dann nichts dagegen machen könnte, aber hier eine klare Aussage, ja, und auch eine Warnung, das wäre das Mindeste, was ich verlange. Ja. Stattdessen müssen wir uns fragen, ob wir auch in Zukunft oder in der Vergangenheit eben nicht genug aufgepasst haben. Beispielsweise gibt es ein Safe Harbor Abkommen, ja. Und das muss zum Beispiel gekündigt sein. Das ist natürlich nicht die alleinige Lösung, klar, aber es muss gekündigt werden. Das gibt's nicht. Ja. Wenn so mit den Daten umgegangen wird in einem Land, dann können wir dem Land zumindest mal nicht freiwillig die Daten noch liefern. Das geht nicht. Ja. Und wie auch hier der Berliner Justizsenator Thomas Heilmann von der CDU richtig gesagt hat, ein Rechtsstaat muss sich an Gesetze halten, das ist richtig, ja. Nur dann muss aber auch verlangt werden, dass man etwas dagegen tut. Ja. Er sagt, er kenne keinen Bürger, der Nachteil erlitten hätte, weil die NSA Daten ausgespäht hat. Ja, das kann man schlecht sagen, vielleicht ist schon der ein oder andere mal verschwunden oder so. Nee, bleib mal auf dem Teppich, aber es ist, ja. Die Frage ist auch, wie es in der Zukunft aussieht. Wer ist schon zum Beispiel des Öfteren gefilzt worden an der Grenze oder am Flughafen in den USA? Ja, besonders mies behandelt worden, sage ich mal. Musste ja sogar das Gummi aus der Unterhose noch ziehen, ja. Also es ist schon die Frage, ob hier der Berliner Justizsenator das überhaupt beurteilen kann. Ja, muss ich ganz klar sagen. Ich würde sagen, wenn er das so ausdrückt, dann würde ich mal sagen, nein. Ja. Und der Rechtsstaat muss sich an Gesetzen halten, das stimmt. Und der Rechtsstaat muss allerdings auch dafür sorgen, dass andere sich an die Gesetze halten, zumindest in diesem Hoheitsgebiet, was so schön Rechtsstaat genannt wird, ja. Und dann muss auch Maßnahmen ergriffen werden. Da hat man diplomatische Mittel, da hat man auch wirtschaftliche Mittel, um sowas durchzusetzen. Und die müssen voll und ganz ausgenutzt werden, ganz einfach. Ja. Gut, das andere ist ein Hin und Her. Ich habe mal hier einen Artikel verlinkt auf Heise, da könnt ihr das mal durchlesen. Das andere ist ein Hin und Her von Bloggern und ja, Google, sage ich mal. Ja. Oder zumindest mal von dem Humboldt-Institut, das für Google von Google unterstützt wird. Und manche Sachen sind da diskussionswürdig, also da kann ich mich nicht einfach so anschließen. Beispielsweise hat Johnny Häusler mal wieder immer der gute Vermittler, ja. Es ist zwar nett, dass er hier so politisch ja, korrekt hier agiert, ja. Braucht man auch auf jeden Fall solche Leute, klar. Aber so ein bisschen nervt es mich manchmal, wie hier zum Beispiel, er vermisst einen Schulterschluss, sagt er, zwischen den Kunden, den Unternehmen und den Politikern, ja, mit den Bürgern eben so. Und ja, eben hier, das, was ich eben schon gesagt habe, man sollte den Nutzern wenigstens das Gefühl geben, dass sie an Transparenz interessiert sind, diese Firmen und so. Aber das interessiert mich eigentlich nicht, ja. Und auch wenn Microsoft dann Hinweis hinzufügen soll bei Skype, dass die Kommunikation darüber nicht sicher sei, dann muss ich mich doch fragen, inwiefern man auch hier Gesetzeslagen mal checken muss, ja. Denn ich kann zum Beispiel auch nicht als Telekom-Anbieter, als Telekommunikationsanbieter über normales Telefon hingehen und sagen, ja, aber gell, hier deine Kommunikation, die du über mein Netz machst, ja, die ist nicht sicher. Ja. Dann muss man die Frage stellen, ob das Netz überhaupt legal ist. Ja. Genauso müsste man hier dann die Frage stellen, ob Skype überhaupt legal ist, wenn man schon von vornherein weiß, dass diese Kommunikationsfirmen hier nicht den Ansprüchen des Telekommunikationsgesetzes in Deutschland widerspricht. Das sagt nämlich dann eben auch Verletzungsfreiheit sozusagen zu, das Post- und Fernmeldegeheimnis, das gilt noch in Deutschland, ja, und dann ist die Frage, ob sich das eben über zum Beispiel an solche Diensten wie eben Skype auch ob das da auch gültig ist. Ja, und wenn ja, dann kann man Skype in Deutschland eben nicht betreiben, fertig. Ja, das müssen die Firmen auch mal begreifen, dass wenn sie hier sind, sich auch an diese Gesetze halten müssen und nicht nur die Gesetze, die vielleicht in der Firma ihrem Heimland gilt, sozusagen, Heimatland gilt. Ja, jo, also, wie gesagt, lest mal durch. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel und generell kann man schon sagen, die IT-Branche sieht, wo die Probleme sind, denn das wird der IT-Branche zumindest in Europa doch schon stark schaden. Ich habe anderslautende Meldungen heute gelesen, beispielsweise auf N24 und so, die eben behaupten, dass die Telekommunikationsfirmen, die IT-Branche in den USA dadurch überhaupt nichts merkt davon, durch den NSA-Skandal. Das mag zwar sein, weil die Amerikaner das nur marginal interessiert offenbar, ja, solange sie nicht selbst ausspioniert werden. Ist ja egal, wenn die Ausländer ausspioniert werden, ja, die haben ja keine Rechte. Da mag man sicherlich nicht ganz so viel, ja, aber ich würde doch schon sagen, dass gerade die Benutzer aus Europa etwas skeptischer geworden sind und viele, auch viele, die ich kenne, ohne mein Zutun wohlgemerkt, da schon andere Dienste jetzt gewählt haben, nicht mehr auf US-Server Daten ablegen, beispielsweise private Daten. Ja. Und natürlich auch die vielen, die vorher schon skeptisch waren gegenüber zum Beispiel Cloud Computing, die sind natürlich jetzt voll und ganz bestätigt worden, ganz klar. Und gerade vor ein paar Tagen hat mich jemand gefragt, und du hast mal gesagt, man kann Google vertrauen. Und würdest du das immer noch sagen? Dann habe ich kleinlaut natürlich müssen zugeben. Ja, also Google selbst würde ich schon noch trauen. Aber ich kann dem Ganzen nicht mehr trauen, weil Google eben in den USA sitzt und man jetzt sicher weiß, dass eben die Daten nicht sicher sind. Das heißt, ob ich Google vertraue oder nicht, spielt keine Rolle. Google würde vielleicht meine Daten nicht hergeben, wenn sie eine andere Wahl hätten. Sie werden aber mit Gefängnisstrafen bedroht, was auch Marissa Mayer ja offiziell gesagt hat beim TechCrunch Disrupt. Da kann man eben nicht mehr davon sprechen, dass das hier ein Vertrauensverhältnis ist. Ja. Und deswegen kann ich im Endeffekt nur sagen, nein. Ja. Keine Daten, private Daten mehr auf Server von US-Unternehmen, da zählt Google mit dazu, da zählt Yahoo, Flickr und alles mit dazu, also sobald die Daten eben nicht öffentlich reingestellt werden, ja, dann würde ich es nicht tun. Ganz einfach. Datendiebstahl an der Grenze, ja, das war auch etwas, was mich sehr, sehr verwundert hat. Es wird nicht nur betrogen, belogen, geklaut und Gesetze unterwandert in der virtuellen Welt von der NSA. Beispielsweise wird auch an den Grenzen eine Möglichkeit ausgenutzt, wie man, naja, legal sozusagen die Gesetze in den USA umgehen kann. Ob es letztendlich so legal ist, weiß man nicht, aber es ist so, dass wenn ihr zum Beispiel aus den USA ausreist, also auch ein US-Bürger, und geht zum Beispiel in Urlaub und kommt dann wieder zurück, dann kann an der Grenze beim Reinkommen sozusagen, ja, kann hier am Flughafen komplette Daten vom Laptop kopiert werden, es können auch elektronische Geräte konfisziert werden, ja. Und das wurde zum Beispiel auch gemacht bei David House, ja, beispielsweise schon 2010, ja, am Chicago O'Hare Airport wurde er festgehalten und man hat alles beschlagnahmt, ja, den Laptop, das Mobiltelefon, eine Kamera und ein USB-Stick, ja, wurde also ihm abgenommen, eine Kopie gezogen davon, ja, und damit eben geprüft, ja. Das Interessante daran war, dass es offenbar vorher schon geplant war, genau das mit dem Mann zu machen, ja, war offenbar irgendwie unbeliebt, ja, und Das war, hat sich nämlich irgendwie für eine Bürgerrechtsorganisation ACLU eingesetzt, beziehungsweise hat da auch, glaube ich, gespendet. Ja, und das war natürlich der US-Regierung offenbar ein Dorn im Auge und hat an eine Warnung für diese Person angerichtet, ja, obwohl gegen ihn nicht ermittelt wurde. Ja, kein Verdacht oder sonst irgendwas. Aber naja, so Feinde der USA, ja, die, auch wenn man, wenn man so redet davon, ja, dann ist es vielleicht schon Grund genug, eben genau das zu tun. Er hat also die Grenze überquert und dann, als er heimkam, wurde der gesamte Besitz da beschlagnahmt, ja, und kopiert. Das ist legal, was, ob es legal ist, dass es vorher schon mahnt wird, also mit einem Alarm sozusagen, dass diese Person ins Visier genommen wird, obwohl eben hier nichts direkt vorliegt gegen ihn. Das ist natürlich eine andere Frage und deswegen wurde auch, nachdem die ACLU und der Herr House eben da ein Verfahren angestrengt haben gegen die US-Regierung, wurde das dann ja so abgetan. Man hat sich außergerichtlich geeinigt, ja? Weil wenn da ein Gerichtsurteil ergangen wäre, dann könnten die das jetzt vielleicht nicht mehr machen. Aber da es kein offizielles Gerichtsurteil gibt, steht das nicht fest, dass das nicht legal ist, ja? Oder dass das illegal ist. Das ist nicht festgestellt worden. Die Regierung hat dann eben zugesagt, dass die kopierten Dateien gelöscht werden, ja, und seine Datei muss aktualisiert werden, damit er an der Grenze nicht nochmal automatisch festgehalten wird, was auch passiert war nach dem Zwischenfall in Chicago. Und die Regierung hat auch eingewilligt, die zugehörigen Dokumente zu übergeben, die nun veröffentlicht wurden. Ja. So, also die haben die Daten gelöscht, sagen sie. Ich, tut mir leid, aber ich traue der US-Regierung nicht mehr, nicht weiter, als ich sie werfen kann. Ja. Also überhaupt nicht mehr. Und ich würde, also ehrlich gesagt, ich würde mir zweimal überlegen, ob ich überhaupt in so ein Land einreisen würde. Das zählt auch für die Geschäftsleute, auch wenn ihr das beruflich macht. Ich würde mich weigern. Ich würde nicht in die USA fliegen, hier, wo man so seine Rechte weggenommen bekommt, wenn, nur wenn man sagt, ja, Terror, Terror. Ja, ey, fuck Terror, ganz einfach. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber Pipifax-Terror, ja. Das, was ich hier sehe, ist Staatsterror von den USA. Ja. Und nicht nur von denen. Ja. Auch von Großbritannien beispielsweise. Und auch in unserem Land muss man da schon sagen, dass manche Vorgehensweisen, ja, wie man zum Beispiel gehört hat, dass der BND eben auch Daten an die NSA liefert, wo man da auch schon fragen muss, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Also hier terrorisiert der Staat die Bürger. Ja, in den USA würde ich mal sagen, nicht. Und hier dieser Terror-Blabla, das ist doch alles nur, das ist alles nur vorgeschoben, ja. Es kommen auf den Straßen jährlich, aber ich glaube, der Vergleich ist schon, der hinkt schon, der ist schon sehr, sehr alt. Ja, also es kommt im Vergleich im Jahr so viel mehr Leute, allein durch Verkehrsunfälle ums Leben. Die Gefahr, Opfer eines Terroranschlags zu werden, ist so minimal, minimal verschwindend gering, dass man es eigentlich als normaler Mensch komplett ausblenden müsste. Ja? Stattdessen blenden wir ganz andere Sachen aus, wo die Chance zigtausendmal höher ist, ja, davon in Mitleidenschaft gezogen zu werden, ja, oder umzukommen dadurch. Und das blenden wir dann aus. Naja, ist ja aber auch niemand da, wo es so richtig schön die Angst schürt. Ja, Terror, Terror, überall, oh Mann, überall Terror. Ja, Pipifax, ganz einfach. Tut mir leid, dass ich das so knallhart sage, aber im Vergleich dazu zu den vielen anderen Gefahren, wo weder die Regierung noch sich die Leute Gedanken drüber machen, ja, und nichts passiert, ist das schon ziemlich heftig. Ja, also naja, gut. Was haben wir noch? Genau, der Jeff Chavez, der hat auch deswegen, wegen dem ganzen Kram, Vorgehensweisen, hat er auch geschrieben von einem Krieg gegen die Geheimnisse, den die NSA führt, den die USA führt gegen die Menschen. Ja. Und ich würde auch empfehlen, unbedingt den Artikel mal durchzulesen. Ja, ich möchte jetzt hier nicht das alles im Einzelnen nochmal wiederholen, was so in dem Artikel drinsteht. Aber grundsätzlich ist es erforderlich, dass man eben auch hier, wie der Jeff Jarvis sagte, hier Verschlüsselung einsetzt. PGP ist sicher, GPG ist sicher, beziehungsweise halt, Entschuldigung, GPG ist sicher, auch wenn hier Jeff Jarvis PGP schreibt. Ja. Ich rede jetzt von GPG. Ja. Ich nehme mal auch an, dass zwar PGP sicher ist, aber trotzdem, ja, das ist ein kommerzielles Projekt und GPG ist ein nicht kommerzielles Projekt. Ich vertraue da auf jeden Fall nur nicht kommerziellen Projekten, wie ich auch schon mal ausgeführt habe. Ja. Und er schreibt auch, warum es einen Krieg gegen die Geheimnisse sind und nicht gegen die Privatsphäre. Ja, privat ist etwas, was wir eben bei uns selbst an selbst halten, ja, und Geheimnis ist etwas, was von uns ferngehalten wird. Ja, und das ist genau auch ein Problem, das er hier anspricht. Ja, weil was versuchten die NSA überhaupt damit zu erreichen, dass eben Leute Geheimnisse nicht preisgeben können, nicht nach außen geben können. Ja, dass sie rechtzeitig genug einschreiten können im Internetzeitalter. Und da, man muss sich schon fragen, wo ist überhaupt die Intention dafür, ja, Terrorverdächtig zu suchen im Internet? Naja, sagen wir mal so, das hat nicht ganz so gut geklappt, wie viel, wie es also schon deutlich zu sehen war. Ja, das klappt so nicht. Ja, der Boston-Anschlag konnte auch mit dieser vollen NSA-Macht hier nicht verhindert werden. Ja, und viele andere kleinere, größere terroristische Aktionen konnten auch nicht verhindert werden dadurch. Ja. Und deswegen muss man auch das Ganze in Frage stellen und fragen, wo ist denn die wirkliche Intention, die da zugrunde liegt? Ja. Und das wird in dem Artikel eigentlich ganz gut mal dargelegt. Gut, ich möchte noch was anderes ansprechen. Und das ist natürlich jetzt wieder ein ziemlicher Sprung. Ja. aber vielleicht, ja, vielleicht könnte man die, könnte man den Übergang so erklären, ja, was natürlich vollkommen Blödsinn ist, aber trotzdem, dass man vielleicht auch bei den neuen Konsolen, ja, aufpassen muss auf seine Privatsphäre. Die Xbox One beispielsweise war ja schon von Anfang an in Kritik, auch wenn da jetzt zurückgerudert wurde, bleibt da ein ziemlich fader Nachgeschmack. Bei der PS4 hat man jetzt nicht so in dem Ausmaß was gesehen. Dennoch muss man natürlich auch hier Fragen stellen, wer bekommt welche Daten. Gut, Microsoft ist ein US-Unternehmen, da hat sich das eigentlich erledigt. Microsoft muss die Daten rausgeben. Ja. Sony ist ein japanisches Unternehmen. Wie es da aber rechtlich aussieht, weiß ich nicht, weil die haben ja auch Vertretungen in den USA große und ich weiß nicht, ob die vollkommen unabhängig arbeiten oder nicht. Da müsste man dann auch mal recherchieren, aber ich glaube, das wird nicht ganz so einfach werden. Dennoch, PS4 hat nicht nur jetzt, was Datenschutz betrifft, die Nase vielleicht leicht vorne, sondern im Leistungsbereich hat sie auch deutlich die Nase vorne. Ja. Gegenüber der Xbox One. Das hat Kotaku jetzt eindrucksvoll hier auch umschrieben, ganz klar. Man schätzt, dass die PS4 allein schon vom Speicher her ungefähr 40 bis 50 Prozent schneller ist, ja, als die Xbox One. Und dass der ja, lustige Abkürzung in Deutschland, ALU, ja, der Arithmetic Logic Unit oder die Arithmetic Logic Unit bis zu 50% nochmal schneller ist. Und das würde bedeuten, dass natürlich hier die sehr, sehr komplizierten Rechnungen, die eben bei solchen Konsolen, auf solchen Konsolenplattformen stattfinden, sehr viel besser und damit sehr viel schneller und damit auch zukunftssicherer verarbeitet werden kann. 30 Frames pro Sekunde zum Beispiel bei 1920 mal 1080 auf der PS4 würde dann heißen etwa 20 Frames pro Sekunde bei 1600 mal 900 Bildpunkten auf der Xbox One. Und das heißt ganz klar, ganz deutlich schwächere Leistung. Die Frage, die sich jetzt viele stellen, ja, braucht man denn die Leistung? Das ist doch alles wieder nur Pipifax im Endeffekt, will man doch nur spielen. Ja, aber das Problem ist, dass diese Konsolen eben für viele, viele Jahre, Ja, ich glaube, die PS3 war jetzt über 6 Jahre die aktuelle Konsole. Ich muss da mal schauen. Auf jeden Fall sind die eben für sehr, sehr lange Zeit ja, ausgelegt. Und auch wenn man am Anfang das noch ein bisschen zu ja, zu groß erscheint für eine Spielekonsole, zu viel erscheint an Leistung, so kann ich euch versichern, dass es bei dieser Konsolengeneration auf jeden Fall schon mal nicht der Fall ist. Ja. Ich sehe also 2006 kam die PS3 auf den Markt, die 2006, ja, das heißt, ja, das sind jetzt dann 7 Jahre. 7 Jahre. Und das Problem ist eben, dass die Leistungsdaten jetzt schon deutlich unter einem mittleren Gamer-PC, mittleren Gamer-PC liegen. Mit einem Hightech-Gamer-PC, da muss ich schon sagen, da kann man überhaupt gar keine Vergleiche mehr ziehen. Ja? Also auch hier so bei diesen Daten wie 30 Frames pro Sekunde, da reiben sich die Hardcore-Zocker auf dem PC die Augen und denken, 30 Frames pro Sekunde, das ist ja wohl, das wird das lacht man ab, ja. Da gibt's auch schon mal über 200 Frames, ja. Das dann auch zwar noch sinnvoll ist, ja, aber 60 Frames merkt man dann schon deutlich, ja. Der Unterschied noch, würde ich sagen, und es geht da ja auch um viel mehr als nur jetzt um die reine Frame-Darstellung. Es geht ja auch um die Kontinuität. Das heißt, ruckelt's oder nicht. Ein Ruckler zur falschen Stelle, Ego-Shooter, und das war's dann. Man hat keine Chance mehr. Ja. Aber ich meine keine Chance mehr. Dann ist man nur noch Opfer auf dem Server. Aber kann nicht mal richtig mitspielen. Ja. Und das muss man also auch bedenken. Und wie man weiß, ja, jedes Jahr hat man ein veralteter PC. Ja, nach 2 Jahren wird es schon kritisch im Gamer-Bereich. Nach 3 Jahren wird es absolut Zeit und nach 4 Jahren kann man absolut nichts mehr wollen, ja, im oberen Bereich mit den Games. Da muss man schon alles runterstellen bei den Neuerscheinungen, bei den spektakulären, ja. Und das war's dann, ja. Und jetzt hier, die Konsole kommt jetzt raus, hat Leistungsdaten, nur eines schwächer noch wie ein mittlerer Gamer-PC. Und dann kann man sich schon vorstellen, was da wiederum, was das heißt in 2 Jahren. Dann hat man eigentlich ein Gerät, das absolut nicht mehr dem technischen Standard entspricht, ja, muss aber noch die neuesten Games drauf programmieren können. Und am Anfang ist es auch gar nicht so schlecht, dass so hohe Leistungsfähigkeit vorhanden ist bei den Konsolen, denn die Programmierer müssen erstmal warm werden mit der Programmierung und die Hersteller der Konsolen machen sogar das teilweise auch beabsichtigt, damit am Anfang nicht schon die volle Leistungsfähigkeit ausgeschöpft wird, damit man noch ein bisschen was nachlegen kann, noch so ein Brikett, ja. Ja. Also ihr seht, es ist absolut wichtig, auch das zu bedenken, was die Leistungsfähigkeit angeht. Sonst hat man eben bei dem Top-Titel wieder ein Problem, beziehungsweise die Top-Titel werden dann unter Umständen nicht oder nur in einer abgespeckten Version herauskommen. Ein solcher Kandidat, ja, ist zum Beispiel Battlefield 4. Ja, da werden sich jetzt die Gamer reihenweise neue PCs zulegen. Und DICE hat auch die Hardware-Anforderungen für Battlefield 4 jetzt bekannt gegeben. Und zwar die empfohlenen, ja, für die höchste Detailstufe wird also angegeben 3 GB Videospeicher und 8 GB Hauptspeicher. Jetzt hat man ein Problem. Es gibt nur wenige Grafikkarten, ja, momentan, ja, also gibt es überhaupt eine, mit 3 GB, ja. Die empfohlene Grafikkarte ist auch lustig, gibt jetzt eine Radeon HD 7870 oder eine GeForce GTX 660, ja, wird da angegeben. Nur das Problem ist, dass keiner von diesen Grafikkarten überhaupt 3 GB Speichervariante hat. Also, das heißt, wer jetzt eine empfohlene Grafikkarte, zum Beispiel die GTX 660 hat, kann nicht in der höchsten Variante in der empfohlenen Stärke das Spiel spielen. Ja, so sieht das aus. Also ihr seht schon, wo der Wahnsinn hier schon am Anfang beginnt. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt einen Top-Gamer-PC habt, ja, dann könnte es sein, dass ihr immer noch Schwierigkeiten habt, das Ding in der maximalen Detailstufe zu sehen. Und das ist schon ziemlich ärgerlich. Ja. Und da könnt ihr genau sehen, wo jetzt das Problem liegt. Nämlich, dass zum Beispiel die Versionen, die für die Xbox One, die PS4 im Vergleich zu der PC-Version natürlich abgespeckt sein müssen, weil die werden damit wesentlich weniger Ressourcen auskommen. Du, die 3 GB Speicher wären zwar ja noch theoretisch möglich bei der PS4, weil die hat nämlich ein RAM-Speicher, der komplett frei zu belegen ist. Ja, das heißt, es sind 8 GB RAM drin und dieser RAM ist eben der schnelle Grafikkarten-RAM, der aber auch von der Konsole, von den Prozessoren benutzt werden kann. Das ist natürlich super, aber es sind insgesamt eben 8 GB. Und das heißt, wenn das Spiel zum Beispiel auf dem PC 8 GB Hauptspeicher braucht, ja, aber und 3 GB Videospeicher, tja, dann fehlen eben wieder, da fehlt eben auch auf der PS4 was. Ja? Und dann könnt ihr euch dann an einer Hand abzählen, dass hier ein paar Abstriche gemacht werden müssen. Ganz einfach. Ja? Übrigens als absolutes Minimum, ja, werden 4 GB Speicher und eine GeForce 8800 GT mit 512 MB VRAM angekündigt, ja, oder ist angekündigt. Und das hört sich zwar gut an, ja, aber wie es dann in der Praxis aussieht, das wissen wir nicht. Ja, das ist dann die niedrigste Detailstufe. Ja, gut. Dann braucht man sich das Spiel eigentlich nicht zu holen. Und das ist genau das Problem. Also, Xbox One, PS4 werden dann grafisch eben abgespeckt sein, auch wenn es die PS4-Fans nicht gerne hören. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass es so ist. Jedenfalls im Vergleich zu der normalen, also zu der maximalen Einstellung beim PC. Vielleicht hat man dann so die mittlere Einstellung oder bessere mittlere Einstellung, ja, aber das war's dann. Ja, also Battlefield 4, das wird noch viele, viele Hardware-Käufe nach sich ziehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, denn klar, es gibt eine riesen Fangemeinde und Battlefield 4, ich habe ja auch schon hier die vorbestellte Packung, habe mir auch extra deswegen schnellerer Laptop mal zugelegt, schon vor ein paar Monaten. Ob der, also der hat, ist aber weit, weit entfernt von den Anforderungen, die hier als maximal gelten. Also wenn ich Glück habe, kann ich so auf mittelmäßig spielen, aber ich befürchte, ich muss sogar noch etwas weiter runtergehen. Und deswegen denke ich halt auch daran, mir das lieber für die PS4 zu holen. Das Problem ist, dass ich mit Maus und Tastatur spielen will. Ein Ego-Shooter möchte ich mit Maus und Tastatur spielen. Es sieht gut aus. Die Chancen, dass dass Battlefield 4 auf der PS4 mit Maus und Tastaturunterstützung kommt, sind hoch. Ja, die sind hoch und ich kann es nur hoffen, weil ansonsten muss ich es dann doch eben auf dem PC spielen, auch wenn ich dann ein bisschen schwächer bin mit der Hardware. Aber dann stellt sich bei mir auch die Frage, ob ich schon überhaupt gleich eine PS4 brauche. Ja. Nein, eine Tastatur und Maus für Ego-Shooter, das ist das, was man haben will. Und das hört man auch, wenn die anderen dann jammern mit dem Pad. Ja, das ist unfair mit Maus und Tastatur. Dann hört man ja eigentlich da ganz klar, dass man mit Maus und Tastatur wesentlich besser diesen 3D-Shooter zocken kann als mit einem Gamepad. Und ich weiß nicht, warum ich mich da hier selbst kasteien sollte. Für die Gamer auch noch interessant, ein neues Humble Bundle gibt's, Humble Indie Bundle 9. Ja, das sind ein paar interessante Games drin, Trine oder Trine 2, Complete Story, Mark of the Ninja, Eats Munchies, Beta und Brutal Legend. Ja, also Brutal Legend heißt ja eigentlich, aber ja, wenn man das hier in Deutschland halt mit dem 2 Punkten auf dem U rausbringt, dann ist das Brutal Legend, ja. Ja, kriegt ihr für das Geld, das ihr zahlen wollt, ja. Also wer das noch nicht kennt, Humble Bundle, da könnt ihr zahlen, was ihr wollt. Also könnt auch 1 Dollar zahlen, ja. Und dann kriegt ihr diese ganzen Games, die ich eben gesagt habe, inklusive den Soundtracks für Brutal Legend, Trine 2 und was ist denn noch? Ah, das sind sogar 2 Soundtracks für Trine 2. Gut, für die anderen gibt es keinen Soundtrack. Wenn ihr mehr als der Durchschnitt zahlt und der Durchschnitt liegt momentan bei 4,61 €, dann bekommt ihr noch das Spiel Faster Than Light dazu. Das ist ein, ja, wie soll man das sagen, so ein Strategie-Game und FEZ, das ist ein, ja, was soll man das sagen, ein 3D-Puzzle-Plattformer oder sowas, ja. Außerdem wird hier angekündigt, dass es noch ein paar Spiele zusätzlich geben wird, aber da wird noch nicht gesagt, was genau das denn für welche sind, ja. Also wer da auf Nummer sicher gehen will und das vielleicht dann, wenn da so ein Top-Game rauskommt, das es dann auch noch kriegt, vielleicht mehr als der Durchschnittszahl. Wie gesagt, der liegt momentan bei 4,61 €. Das neue Spiel kommt auch mittwochs raus. Vielleicht könnt ihr ja noch mal warten, wenn ihr da nicht sicher seid. Aber ich denke, das ist mal wieder ein gutes Bundle-Angebot, was es hier gibt von Humble Bundle. Humble Indie Bundle 9. Und der Link findet ihr natürlich auch in Shownotes, sage ich dann am Ende der Sendung nochmal. Ja, zu guter Letzt noch, der CCC hat eine Stellungnahme veröffentlicht wegen dem elektronischen Personalausweis. Dieser sei nicht sicher, so der CCC ganz klar belegt. Auch die neuerlichen Aussagen von dem Bundesinnenministerium des Inneren täuscht nicht darüber hinweg, dass es eben Sicherheitslücken gibt und dass diese ausgenutzt werden können. Ganz klar. Und da wird auch einiges anderes noch kritisiert. Ja, also man sollte auch da mal einen Blick drauf werfen und vielleicht auch den Pass hier nochmal hinterfragen. Ja, den elektronischen Personalausweis. Denn dass der nicht sicher ist, ist schon ziemlich heftig. Der Chip, der da drauf ist, in dem auch wichtige Daten gespeichert sind, wenn der nicht abgesichert ist, dann kann man damit schon unter Umständen Schindluder treiben. Ja. Da muss man also aufpassen. Ja, das war es eigentlich schon fast wieder. Eins habe ich noch, eine kuriose Sache, wie immer am Schluss. Ja, Mario Kart in Real Life mit Kreideanimation. Ja, wenn ihr euch da jetzt überhaupt nichts drunter vorstellen könnt, schaut euch mal das Video an. Ich sag nur eins. Eine Szene super genial, ja, wenn diese roten Panzer weggeschossen werden und der Skateboarder. Ja, also das ist göttlich. Ja, vor allem das Standbild dann. Super. Da könnt ihr ein paar Schmunzler loswerden nach den ganzen ernsten Themen hier, die es wieder gab. Gut, dann ja, war's das für heute von der Rios Wochensicht. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder auch mal ein anderes Thema angesprochen hören wollt, dann könnt ihr mir das mitteilen. Das könnt ihr machen unter Google Plus beispielsweise. Wochensicht einfach oben Rios Wochensicht eingeben, schon findet ihr die Seite dazu. Oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Dafür gibt es auch einen GPG-Key, wenn ihr mir die Nachricht verschlüsselt übermitteln wollt, was ich absolut empfehle. Dann könnt ihr das tun. Die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Und da bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts. Und komm mit Essen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.